Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 28. April 2013. Neuer Landesvorstand komplett. Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen hat auf dem Landesparteitag in Bottrop den Vorstand des Landesverbandes neu gewählt. Neuer erster Vorsitzender des Landesverbandes ist Patrick Schiffer, bisher Vorstandsmitglied im Kreisverband Düsseldorf. Er löst damit Sven Sladek im Amt ab. Der 40-jährige Bürgerrechts- und Netzpolitiker ist als Vernetzer auf Bundesebene und der internationalen Piratenbewegung gut auf die kommende Amtszeit mit Bundestags-, Europa- und Kommunalwahlen eingestellt. Die Ärmel sind hochgekrempelt. Wir treten an, um nach dem Einzug in den Landtag NRW nun auch auf den anderen politischen Ebenen als Impulsgeber in den Parlamenten zu wirken, sagt Schiffer. Und weiter, mit uns ist zu rechnen. Wir gratulieren den isländischen Piraten, die heute als erste Piratenpartei den Sprung in ein nationales europäisches Parlament geschafft hat. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Christian Gebel, Kreisvorsitzender aus Dortmund, und Daniel Neumann aus Neuss gewählt, der bereits als Beisitzer dem letzten Landesvorstand angehörte. Schatzmeisterin Stefanie Nöther und Generalsekretär Carsten Trojan wurden im Amt bestätigt. Neuer politischer Geschäftsführer ist Jens Ballerstedt, Mitarbeiter in der Landtagsfraktion. Die Beisitzer, traditionell hauptsächlich mit der Verwaltung beschäftigt, sind Sasa Rabe aus Münster, Maja Tix, Büropiratin und Direktkandidatin im Ennepe-Ruhr-Kreis, sowie Ali Utlu aus Köln, Bundesbeauftragter für die LGBT-Politik und Koordinator der AG Quiraten. Pressemitteilung gesprochen fürs Krähennest von Andrea Akawaku. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.